Von einem Berufsfälscher lassen Sie sich ein Diplom auf den Namen des verstorbenen Heinrichs III. Anfertigen mit dem Datum 1047, in dem Heinrich drohende Worte gegen Wido schleudert. Nach Hessel-Wiebel wäre die Fälschung zwischen 1060 und 1070 entstanden. Wie wird sich nun wohl Erzbischof Wido verhalten haben, wenn ihm um 1060 eine Kopie der angeblich 1047 ausgestellten und gegen ihn gerichteten Urkunde Heinrichs überreicht wurde? Oder mit anderen Worten, sollten wirklich die Äbte nicht eingesehen haben, dass sie eine Riesendummheit begehen würden, wenn sie am erzbischöflichen Hofe eine angeblich von dem verstorbenen König Heinrich ausgestellte, 10 und mehr Jahre alte Urkunde überreichen ließen? Es kommt hinzu, dass Wido seine Würde der kaiserlichen Gunst verdankte und dauernd mit Heinrich in guten Beziehungen gestanden hat, was den beiden Äbten nicht unbekannt sein konnte. Dadurch, dass sie auch noch den Passus aufnehmen ließen, beiden Klöstern wird von Heinrich die Konsekration der Äbte an beliebigen Ort zugestanden, schnitten sie sich weiter auf geradezu leichtsinnige Art in das eigene Fleisch, denn die Konsekration liegt überhaupt außerhalb des Bereiches der kaiserlichen Befugnisse. Überdenken wir nun nochmals alle Ungeheuerlichkeiten dieser vorgeblichen praktischen Fälschungen, so können wir, die wir keine Gelehrten, sondern Leute mit unverschultem Verstand sind, nichts anderes, wir müssen mit dem Kopf schütteln. Solchen hanebüchenden Unsinn haben einstmals Äbte und Bischöfe in hartnäckigen Prozessen als Beweismittel verwendet? Wenn man uns überreden will, so etwas zu glauben, dann müssen wir erst unseren Verstand als unnützes, antiquarisches Gehirnmöbelstück auf die Rumpelkammer schaffen. Der bornierte Fälscher selbst, die dummen Äbte und Bischöfe, welche solches Zeug annahmen und vorzeigten, die dummen Richter und die unglaublich dumme Gegenpartei. Eine merkwürdige Menschheit einstmals im Mittelalter, vorausgesetzt, dass man derartige Falsifikate für praktische Fälschungen hält. Für uns besteht gar kein Zweifel mehr. Die Dinge sind nichts anderes als verunglückte Objekte der spätmittelalterlichen Aktion. Man beobachtet es ja an der ganzen Machart mit fast sinnlicher Gegenwärtigkeit, wie die Humanistenfälscher krampfhaft bemüht sind, in ihre erdichtete Abts- bzw. Bischofschronologie einigermaßen Ordnung und Kongruenz mit den vorkommenden Namen zu bringen. Es gibt in der Wissenschaft gewisse Menschen, die nicht so leicht gewillt sind, aus eigener Erfahrung hergeleitete Vernunftschlüsse als überzeugend anzuerkennen, die vielmehr darauf warten, sich einer Autorität beugen zu können. Für solche will ich nun Autoritäten sprechen lassen. Die Verfasser des in den Jahren 1750 bis 1756 erschienenen Werkes »Nouveau Trait de Diplomatique« sind auf dem Gebiete der Urkundenwissenschaft solche Autoritäten. Ich verweise auf mein Buch »Fälschung der deutschen Geschichte«. Ich zitiere im folgenden Kapitel nach der deutschen Übersetzung dieses Werkes, das den Titel führt »Neues Lehrgebäude der Diplomatik«. Die Verfasser Tustin und Tassin waren Benediktiner, und ebenso, wie es mir ein Leser übel genommen hat, dass ich in meinem ersten Buche Jesuiten angeführt habe, so wird er auch vielleicht jetzt unzufrieden sein, wenn ich auf Benediktiner Bezug nehme. Da ich in der »Fälschung der deutschen Geschichte« zwei Jesuiten, Harduin und Peitz, zitiert habe, hat ein Leser daraus mutmaßen zu müssen geglaubt, ich wäre wohl ein Jesuitenfreund. Der Leser hat anscheinend mein Werk etwas flüchtig durchgelesen, sonst hätte er unmöglich auf diese Mutmaßung verfallen können. Ich bitte ihn, darüber nachzudenken, warum ich wohl überhaupt die »Fälschung der deutschen Geschichte« geschrieben habe. Vielleicht, um irgendwelchen Gelehrten wissenschaftliche Beschäftigung zu verschaffen? Meinem ganzen Wesen, Denken und Fühlen ist nicht so entgegengesetzt und zuwider als der Jesuitismus in jeder Form. Ich dringe auf hellste Klarheit des Denkens und den kräftigsten Gebrauch des gesunden Menschenverstandes, ich bin ein geschworener Feind alles Dunkelmunkelns, ob es nun in Gestalt von Mystizismus, Theosophie, Okkultismus oder wie sonst immer den Menschengeist vernebeln und verblöden möchte. Und da soll ich nach Mutmaßung jenes Lesers mit einer Geistesrichtung sympathisieren können, die allen Ernstes unter dem Schein gottgefälligen Tuns zu fordern wagt, das, was unseren Augen weiß erscheint, sei schwarz, sobald die hierarchische Kirche so entscheidet, siehe geistliche Übungen des Loyola. Mein Ziel heißt Brechung einer vielhundertjährigen Geistesknechtschaft, Aufhebung der geistigen Leibeigenschaft. Wenn ich die genannten Jesuiten und in diesem Heft auch Benediktiner anführen musste, so liegt das wahrlich nicht an einer heimlichen Vorliebe, sondern einfach darin begründet, dass eben jeder, der sich mit bestimmten Fragen der Urkundenwissenschaft beschäftigt, diese Leute nennen muss. Ist doch die Diplomatik ein Geisteskind der Jesuiten und Benediktiner, was man dem Kindlein heute noch so schön ansieht. Wie man im Kapitel Alte Urkunden und Alte Urkundenkritik meines Buches Fälschung der deutschen Geschichte nachlesen kann.